Zur Grundlogik konzeptioneller Finanzpolitik. In der Realität politischer Prozesse äußerst knapp sind das geistige Interesse, die intellektuellen Fähigkeiten und der politische Wille, in langfristiger Perspektive streng analytisch zu denken und die Folgerungen aus diesem Denken auch auf das eigene politische Handeln anzuwenden. Daran bin ich während 39 Jahren in Politik und Verwaltung häufig fast verzweifelt. Die Grundlogik eines jeden finanzpolitischen Konzepts ist eigentlich ganz einfach. Man muss angemessen zur jeweiligen Sachlogik die Details einer geplanten Maßnahme analysieren, dabei ausreichend langfristig denken und auch die Rückwirkungen und die langfristigen Nebenwirkungen einer jeden Maßnahme im Auge haben. Man muss die Summe der zur Verfügung stehenden Mittel realistisch prognostizieren. Bei einem Staatshaushalt bedeutet dies, dass die Annahmen zum Wirtschaftswachstum vorsichtig sind und dass die Einnahmen aus der einzelnen Steuer- und Abgabenquelle ausreichend fundiert geschätzt sind. Ausreichende Sicherheitsabschläge sind dabei unverzichtbar. Alle Ausgabepositionen müssen in ihrer internen Dynamik verstanden sein und möglichst realistisch geschätzt werden. Hierbei sind Sicherheitszuschläge unverzichtbar. Aus der realistischen Schätzung von Ein- und Ausgaben ergibt sich prognostisch eine Ausgabenlücke, die über die Zeit meist dramatisch anwächst. Diese Ausgabenlücke, abzüglich der für tragbar gehaltenen Neuverschuldung, umreißt den quantitativen Handlungsbedarf. Von dieser Ausgabenlücke zieht man zunächst die geplanten Schuldentilgungen und veranschlagten Zinsausgaben ab. Sie können unmittelbar ja nicht beeinflusst werden. Der dann verbleibende Saldo ist der sogenannte Primärsaldo. Er zeigt die Finanzlücke an, die auch dann bestünde, wenn es keine Schulden- und Zinsverpflichtungen gäbe. Der Primärsaldo ist die eigentliche strategische Zielgröße einer jeden Konsolidierungspolitik. Wenn man keine Schulden hat und für die Zukunft Schulden ausschließen will, darf der Primärsaldo nicht negativ sein. Will man Zinsen bezahlen und darüber hinaus auch noch Schulden abbauen, so braucht man einen Primärüberschuss. Es gilt die Regel: Je verschuldeter der Haushalt einer Gebietskörperschaft ist, desto höher muss der Primärüberschuss sein, den man braucht, um den Haushalt zu konsolidieren. Wenn man so weit gekommen ist, muss man die Kombination von Maßnahmen konzipieren, die ausreicht, um den prognostizierten Primärsaldo in den gewünschten Primärsaldo zu verwandeln. Dabei wird man feststellen, dass die unmittelbaren konkreten Kürzungsmöglichkeiten meist in einem ganz lächerlichen Verhältnis zum Problemumfang stehen. Weder Einstellungssperren noch das Einfrieren von Ausgaben für Telefon und Treibstoffe werden einen nennenswerten Lösungsbeitrag bringen. Sie sorgen allerdings, auch das ist wichtig, für die nötige Alarmstimmung in den Staatsapparaten. Einsparungen bringen umso mehr, je grundsätzlicher sie konzipiert sind. Dazu gehört, dass man sich mit der inneren Logik des von der Einsparung betroffenen Politikbereichs ganz genau auseinandersetzt. Es sind nämlich nur jene Einsparungen dauerhaft, die in einen neuen, tragfähigen Zustand münden. Dabei darf man sich nicht im Detail verlieren. Man muss die Fragen auf der strategischen Ebene angehen und auf dieser Ebene auch für die Fachpolitiker und Experten der betroffenen Bereiche ein gleichwertiger, möglichst sogar überlegener Gesprächspartner sein. Einsparungen bringen außerdem umso mehr, je langfristiger sie konzipiert sind. Ein Jahr Einstellungssperre bringt wenig. Aber wenn über 10 Jahre nur 30% der Ausscheidenden wieder ersetzt werden, das bringt schon etwas. Konsolidierungspolitik braucht Partner in den betroffenen Ministerien und Behörden, die ausreichend kompetent Sachverhalte ermitteln und Auskünfte geben können und ausreichend loyal bei der Umsetzung sind. Wenn die gesamte obige Liste mit Erfolg ins Werk gesetzt ist, wird es gleichwohl in jedem größeren Konsolidierungsfall Jahre dauern, bis eine nennenswerte strukturelle Lücke zwischen Staatseinnahmen und Ausgaben geschlossen ist. Im Übrigen findet jeder konkrete Konsolidierungsversuch in einem von 2 denkbaren Umfeldern statt. Entweder laufen die Einnahmen gut und die Wirtschaft wächst, dann ist der politische Wille zu unangenehmen Entscheidungen kaum vorhanden. Man wartet lieber darauf, dass es automatisch besser wird. So war es in der Europäischen Währungsunion bis 2008. Oder die Einnahmen laufen schlecht und die Wirtschaft stagniert, oder sie ist bereits in einer Rezession. Dann begegnet man unfehlbar dem Argument, eine Konsolidierung mit Mehreinnahmen und Sparmaßnahmen sei gerade jetzt schädlich und führe geradewegs in eine neue Weltwirtschaftskrise. So hörte man es in der Schuldenkrise des Euroraums seit 2010. Unter jenen, die meinen, Sparen gerade jetzt sei schädlich, wird man wahrscheinlich immer den amerikanischen Nobelpreisträger Paul Krugman, den Großinvestor George Soros, den Professor Peter Bofinger vom Deutschen Sachverständigenrat und verschiedene Chefvolkswirte angelsächsischer Banken finden. Und dann wird unfehlbar der Name des Reichskanzlers Heinrich Brüning auftauchen, der angeblich die Weimarer Republik zu Tode gespart hat. In den 38 Jahren meiner Tätigkeit in Politik und Verwaltung begegnete ich bei jeder Konsolidierungsaktion, an der ich teilnahm, dem massiven Einwand, dies würde die Konjunktur zerstören bzw. ihre Wiederbelebung verhindern und erheblich Wachstum und Beschäftigung kosten. Leider haben die meisten Ökonomen, die in der Wissenschaft, bei den Banken und in den Medien tätig sind, keine ausreichenden Vorstellungen über die Praxis und Methodik von Haushaltssanierungen sowie die dabei zu beachtende politische Dynamik.